Ahora estás escuchando Radioaktiv Berlin. Mittwochabend, 22 Uhr hier auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Zeit für eine neue Ausgabe von Radioaktiv Berlin, beziehungsweise eine spezielle Ausgabe. Dazu sage ich gleich mehr. Am Mikrofon begrüßt euch erstmal Markus. Heute in der Sendung. Heute haben wir den ersten Mittwoch im Monat September. Am ersten Mittwoch des Monats um 22 Uhr auf dieser Frequenz, auf der 88,4 in Berlin und der 90,7 in Potsdam und Teilen Brandenburgs. Da blicken wir zurück auf den Vormonat. Wir blicken zurück auf Beiträge, die bei Radioaktiv liefen, von denen wir denken, dass sie eine Bedeutung über ihr Ausstrahlungsdatum hinaus haben. Und da haben wir heute einige Sachen für euch zusammengestellt. Wir wollen uns zum einen nochmal mit der Zwangsräumung in der Oranienstraße 35 beschäftigen. Es ist ja so, wir haben in dieser Sendung seit Jahren berichten wir von Zwangsräumungen und auch von Widerstand. Das ist Teil der hässlichen Fratze der Gentrifizierung, dass Menschen aus ihren Wohnungen geschmissen werden. Inzwischen sind es aber auch Kleingewerbetreibende und gar nicht wenige. Und auch die fangen an, sich zu wehren. Deswegen wollen wir da exemplarisch nochmal reingehen. Und dann wollen wir über ein Ereignis reden, was sich am 12. August in Berlin zutrug. Eine Kundgebung vor der US-Botschaft Remember Heather Heyer, einer jungen Antifaschistin, die 2 Jahre zuvor von einem Nazi dort oder einem Faschisten getötet wurde. Und was es damit alles auf sich hat, warum Leute in Berlin das machen und so weiter, das erfahrt ihr heute auch hier in der Sendung. Ebenfalls aus den USA hatte sich Mumia Abu-Jamal im August mehrfach zum Mord gemeldet. Eine Kolumne fanden wir besonders interessant und zukunftsweisend über Joe Biden, der ja eventuell der Präsidentschaftskandidat werden könnte, der sich gegen Donald Trump stellt. Und was Mumia davon hält, von diesem Kandidaten, das könnt ihr in der Sendung hören. Wir wollen dann auch selber aus der vergangenen oder vor zwei Wochen wiederholen, einen kurzen Beitrag über den Autoren selber, der gefangene Journalist Mumia Abu-Jamal, ist selber schwer erkrankt und was da los ist, das hört ihr dann auch. Ansonsten müssen wir mal gucken, vielleicht schaffen wir noch 1-2 Beiträge und etwas Musik. Wir werden sehen. Wir starten auf jeden Fall mit etwas Musik und zwar von einer Band, die auch im August am Stadtrand von Berlin spielte, Bullet aus Schweden. Here they go. We'll be right back.

Im Verlauf dieser knapp anderthalbstündigen Kundgebung ließ es sich auch die Berliner Polizei nicht nehmen, etwas mitzuspielen. So setzten sie den Anmelder wiederholt unter Druck, er solle doch dafür sorgen, dass es keine Beleidigung oder lauten Sound aus den Lautsprecheranlagen gegen die US-Botschaft gebe, denn viele Demonstrantinnen wiesen darauf hin, dass dort Botschafter Grinnell residiert, ein ehemals aktiver Schreiber für Breitbart News, eins der faschistischen Massen-Internet-Portale in den USA und bis heute aktiver Förderer rechter rassistischer Politik. Dieser Mann ist derzeit Botschafter der USA in Deutschland und residiert am Pariser Platz. Wer weitere Informationen über diese Proteste und Antifa-Arbeit in Berlin haben will, kann sich zum Beispiel die Weblog-Seite von dem antifaschistischen Kaffeekränzchen Berlin anschauen, denn die haben diesen Protest organisiert. Die heißt akkberlin.blackblocks.org. Kolumne von Mumia Abu-Jamal. Biden, his time. The candidacy of Joseph R. Biden Jr. for President of the United States. Die mögliche Kandidatur des US-Demokraten Joseph R. Biden Jr. für das Präsidentenamt der Vereinigten Staaten von Amerika hat landesweit zu unterschiedlichen Reaktionen geführt. Biden, der im November in sein 77. Lebensjahr eintritt, werden aus der schwarzen US-Bevölkerung durchaus sympathische Gefühle entgegengebracht, da ihn in den Jahren 2009 bis 2017 als Vizepräsident der USA eine enge Partnerschaft mit dem ersten schwarzen Präsidenten der Nation, Barack Hussein Obama, verband. Während sich also von diesen 8 Jahren Regierungszeit unter Obama immer noch ein strahlender Glanz über Bidens mögliche Kandidatur legt, wird sein Wirken als US-Senator gern übersehen. Biden vertrat über 30 Jahre den Bundesstaat Delaware im US-Kongress. Sollte seine Partei ihn am Ende aus den über 20 Bewerberinnen und Bewerbern als ihren Spitzenkandidaten aufstellen, müssen wir sein Handeln in dieser längsten Phase seiner politischen Karriere beurteilen, um entscheiden zu können, ob Bidens Kandidatur für das US-Präsidentenamt zu unterstützen oder eher abzulehnen ist. Dazu sollen hier nun einige Eckdaten seiner Senatortätigkeit nachgezeichnet werden. In den 1990er Jahren stimmte Biden entschlossen für die von der Regierung seines Parteifreundes William Clinton durchgesetzte sogenannte Crime Bill, ein berüchtigtes Gesetz zur sogenannten Verbrechensbekämpfung, in dessen Folge Gefängnisneubauten wie Pilze aus dem Boden schossen und es aufgrund der Verschärfung der Strafgesetze zu Masseninhaftierungen kam. Biden unterstützte die bemerkenswerte Gesetzesinitiative Bankruptcy Bill, durch die verhindert wurde, dass Studierenden ihre meist hohen Schulden aus Bankkrediten für die üblichen horrenden Studiengebühren im Rahmen eines Insolvenzverfahrens erlassen wurde. Nicht weniger überzeugt unterstützte Senator Biden den katastrophalen Irakkrieg, den der frühe republikanische US-Präsident George W. Bush im März 2003 durch die Propagandalüge über angebliche Massenvernichtungswaffen vom Zaun brach. Natürlich machen alle Menschen Fehler, und so erklärte Biden kürzlich zu seiner eigenen, wenn er gewählt würde, dann würde er einige davon korrigieren. Dient eine Präsidentschaftswahl aber nicht im Wesentlichen dazu, sich mit einem in die Zukunft gerichteten Wahlprogramm um das Amt zu bewerben? Und wäre es dann nicht angebracht, seine Fehler vor der Wahl korrigiert zu haben und mit weisen Erkenntnissen und Weitblick in den Wahlkampf zu ziehen, damit die Wählerschaft weiß, wem sie warum ihre Stimme gibt? Bidens Karriere als Senator ist ein Beispiel dafür, wie man sich auf Kosten der Armen und Unterdrückten in den Dienst der Reichen und Mächtigen stellt. Seine aktuellen politischen Positionen sind von Ehrgeiz und der Verzweiflung der Demokraten angetrieben, trotz ihrer schlechten Wahlprognosen Donald Trump und seine Republikaner zu schlagen. Deshalb gibt es jetzt auch nicht um die Interessen der Wählerschaft, sondern einzig um eine Person, Joseph Joe Biden. Und wer gibt schon jemanden seine Stimme, der die Mehrheit seiner Wählerschaft über Jahrzehnte wieder und wieder im Stich gelassen hat? From imprisoned nation, this is Mumia Abu Jamal. Soweit diese Kolumne von Mumia Abu Jamal, erschienen am Montag, den 5. August 2019, in der Tageszeitung Junge Welt, die deutsche Übersetzung von Jürgen Heiser. Und im Original erschien diese Kolumne von Mumia unter dem Titel Biden His Time am 25. Juli 2019 auf prisonradio.org. These commentaries are recorded by Noel Hanrahan of Prison Radio. Fragen zur Sendung oder Kontakt zum Berliner Free Mumia Bündnis? Schreibt eine E-Mail an free.mumia@gmx.net. Boah, uns rennt die Zeit davon. Eigentlich wollte ich euch noch über den gerade gehörten Autoren Mumia Abu Jamal berichten, der ja seit vielen Jahrzehnten in einem Gefängnis in Pennsylvania in den USA festgehalten wird und sehr krank ist, aber das schaffen wir gar nicht mehr. Ich empfehle deswegen, auf die Webseite des Berliner Free Mumia Bündnisses zu schauen. Die heißt mumia-hörbuch.de. Ich wiederhole das nochmal. mumia-hörbuch.de. Im Internet keine Umlaute, Hörbuch, also mit OE geschrieben. Wir verabschieden uns. Das letzte Wort hat der gefangene Journalist nochmal selber. Mein Name ist Markus. Wer unseren Blog, unseren Podcast mitverfolgen möchte, geht auf radioaktivberlin.blogsport.de. Gleich kommt hier Ina Kars mit dem Rocklabor und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. My name is Mumia Abu Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather and an African American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu Jamal.